reisen in schöne Waldland, an die See, ins Gebirge, an den Rhein, in den Harz, bringen uns Erholung und Gesundheit. Kraft euch, Walde!